Thema: Aktivurlaub und Passivurlaub. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster: Jeder Urlaub besteht aus aktiven und passiven Zeiten. Unter Erholung versteht aber nicht jedes Familienmitglied dasselbe. Der eine will in die Berge zum Wandern fahren, der andere sitzt lieber nur auf der Terrasse des Hotelzimmers und guckt auf das Meer. Wir sind halt unterschiedlich. Problematisch wird die Sache erst, wenn Sie sich über das Urlaubsziel einig werden müssen. Es gibt viele, die auf den Aktivurlaub schwören, zum Beispiel Abenteuerurlaub im Dschungel, Wandertour in den Alpen, Safaritour in Afrika, Bergsteigen oder Städtereisen. Andere wollen eher Ruhe und stressfreien Urlaub und ziehen eine Kreuzfahrt, einen Strandurlaub oder ein Thermalbad vor. Bild 1, das Pyramiden in Ägypten und eine Person auf dem Kamel zeigt, stellt wohl den Aktivurlaub dar. Die extreme afrikanische Hitze und Trockenheit sowie das Kamelreiten stellen sogar die härtesten Touristen auf die Probe, weswegen diese Art Urlaub auch nicht allen zu empfehlen ist. Ich meine, meine Oma würde liebend gerne die Pyramiden live erleben, aber ich kann sie mir schwer im Sattel eines Kamels vorstellen. Für mich wäre das aber eine verlockende Alternative. Bild 2 ist dementsprechend der Passivurlaub. Chillen an der Küste in gemütlichen Liegestühlen mit spielenden Kindern und vorbeifahrenden Urlaubsschiffen um sich herum. Das kann zwar die reinste Form von Erholung sein, besonders für Ältere, doch für mich ist nach 2 Tagen das Ganze total langweilig. Vielleicht kann man beides haben, aktive und passive Zeiten. Dann sollte man allerdings das Urlaubsziel so auswählen, dass es für alle passt. Es funktioniert, wenn man nicht den Anspruch hat, tagtäglich alles gemeinsam zu machen. Dann bleibt halt mal der eine am Strand und liest, und der andere lebt seinen Wissensdurst aus und steigt auf ein Kamel in der Wüste. Oder man kann all das abwechselnd machen. Immer einen Tag Strand und einen Tag Sightseeing. Gut ist es, wenn die Familie trotz unterschiedlicher Vorstellungen von Urlaub es schaffen kann, alles unter einen Hut zu bekommen. Sonst müssten sie getrennt Urlaub machen, was eigentlich absurd ist. Als wichtig erscheinen mir also Kompromisse bei der Zusammenstellung des Urlaubsprogramms und die Einsicht, dass man nicht alles gemeinsam machen muss. Nur wer selbst Kompromisse macht und eingeht, kann auch von den anderen welche erwarten. Klassische Städtereisen oder Natururlaub am Ende der Welt sind gerade aus diesem Grund weniger praktisch, denn beide sind einseitig, was das Freizeitangebot betrifft. In Kulturmetropolen kommen Abenteuerlustige zu kurz, in der Wildnis gibt es keine kulturellen Angebote. Ich meine, es gibt bestimmt auch Hotels, wo man sowohl am Pool chillen als auch zum Beispiel an einer Mountainbike-Tour oder ähnlichem teilnehmen kann. Und wenn man mit Freunden verreist, finden sich bestimmt immer ein paar Leute mit ähnlichen Interessen zusammen. Abends ist die ganze Gesellschaft zusammen und jeder kann von seinen Erlebnissen erzählen. So wird der Urlaub für alle Teilnehmer unvergesslich.